Bein. Ja, ihre Seufzer sind auch die meinen, und mein ihr Zürnen, und mein ihr Weinen, kein Glück auf Erden, kenn ich allein, kein Glück auf Erden, kenn ich allein, kein Glück auf Erden, vor ihrem Frieden, weih ich mein Leben, nur ihre Freude kann Ruhe mir geben. Sieh sie leiden, sterb ich vor Pein. Sterb ich vor Pein.